Abschnitt 35 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Ergebnis, Teil 1. Mehren von Wolfsmenschentum und Vampirismus reichen zurück in die fernste Vorzeit der heute lebenden Völker. Sie sind überall mit Sexualmythen verknüpft gewesen. Um das Wiederauftauchen der Lykandrie inmitten der abendländischen Zivilisationsmenschheit zu klären, muss man wohl ausgehen von solchen Naturspielen, in denen noch Liebesleben und Todessehnsucht, Wille zur Vernichtung des anderen und Wille zum Selbstvernichtetwerden, ja, Mördertum und Zärtlichkeit wunderbar ineinander spielt, wie bei den schönsten Geschöpfen der Natur, Schmetterlingen und Insekten. Wie es zu vermuten steht, dass in Hamann auch ein beständig mit dem Leben spielender Wille zur Selbstauflösung lebendig ist, hatte ich doch zuweilen den Eindruck, als ob er sich vom Hingerichtetwerden einen letzten Orgasmus verspreche, so darf man durchaus glauben, dass dieser gefühlstote Mensch im Liebesrausch eine ihn selbst auslöschende und ihn weit über seinen Alltag hinausreißende Überspannung erlitt, wehrloser und schicksalhafter als der orgiastische Zustand eines mit Hemmungen versehenen Kulturmenschen, für welchen ja auch Liebe und selbst Verbrechen eine Art leichtes Sinnenspiel und behagliches Genussmittel geworden ist. Gerade dass die ursprünglich überstarke Geschlechtlichkeit dieses Androgynen und Androlyken völlig erschöpft und verausgabt wurde, macht es begreiflich, dass er gleichsam nur aus dem untersten Bodensatz hervorzuholen vermochte, die Urerbschaften einer versunkenen Gattung, für welche ursprünglich der Trieb des Sich-Einbeißens und Verschlingens, auch des Sich-Einverleibens fremder Natur in Form des Essens und Trinkens, ein das Einzelwesen auslöschender, auf ursprünglichste Mitahmung zurückzuführender dionysisch-zagrüstisch-erotischer Akt war. Wir wissen nicht einmal, ob nicht selbst das Sich-Zerreißen der Tiere irgendein natürliches Wollusterlebnis in sich schließt, so dass, wenn der Wolf das Lamm würgen muss, man ebenso gut sagen könnte, er liebt, wie er hasst die Lämmer. Ich erinnere mich eines Hundes, der getötet werden musste, weil er triebmäßig bestimmte andere Hunde, und zwar immer Hunde von gleicher, schon sehr degenerierter Art wie er selber, anfiel und wirkte, bis sie tot waren. Dabei zeigte sich an dem Tiere zweifellos geschlechtliche Erregung. Bei solchen Erscheinungen müsste eine biologische Erklärung einsetzen. Die Seelenkundliche müsste das Traumleben, die Jugendumgebungen, das Spielzeug und die Wunschvorstellungen der Kinder- und Jünglingsjahre viel genauer erforschen, als die Schulpsychologie und Medizin von heute das vermag. Und jedermann mordet sein liebstes Ding, damit ihr es alle nur hört. Der eine tut's mit bösem Blick, der andere mit Schmeichelwort, der Feigling tut's mit einem Kuss, der Held mit seinem Schwert. So verklingt der Aufschrei des in Zuchthäusern verunzüchteten Lebens in Oscar Wildes Ballade. Dass aber Tod und Liebe, Eros und Eris ursprünglich verschlungen sind, ist Gerechtigkeit der Natur, welche fordert, dass höchste Bestätigung auch Vollendung sei. Auf den Gipfeln erhabener Erotik brauchen freilich Schicksalsergriffene nicht, wie in der vormenschlichen Natur, noch den Lustmord aneinander zu begehen. Denn hier ist die Naturmacht zu solcher Seelengewalt geworden, dass sie das Schicksal zwingt zu töten, wie Überragendes den Blitz auf sich zieht. Dass aber die sogenannt höheren Geschöpfe und zumal der Mensch ihre Liebesakte zeitlich überdauern und überstehen, gleichsam eigenste Selbsterfüllung überlebend, wird zweifellos erkauft mit der Minderung an Sättigungskraft erotischen Lebens. Ja, diese Entsinnlichung dürfte innerhalb des Kulturprozesses schon eingetreten sein, damit eben Hemmungen überhaupt wirksam werden können. Wir normalen und beherrschten Menschen haben uns den vormenschlichen Triebdämonen wohl weniger durch Sublimierung als durch die geistbedingte, das heißt Logos- und Ethos-bedingte wachsende Abkältung der Erdkraft entzogen. Nun kommt noch einmal durch eine Art Regiefehler ein Naturspiel wie dieser Triebmonomane in eine Schicht von Lebewesen, wo nur mittlere Temperaturen des Eros die Bürgerrechte haben. Nicht schon schicksalhaft und tot verbunden mit religiösen, mythischen, enthusiastischen Mächten und andererseits nicht mehr tief genug stehend, dass Tod und Wollust von Natur aus noch zusammenfallen, scheint er unter riesigem Triebdruck doch gezwungen, dem großen Liebestodgesetze scheußliche Treue zu wahren. Scheußlich nur deshalb, weil in einer selber verfratzten und depravierten Kulturmenschheit auch das Naturantlitz nur in Form der Fratze und Entartung durchbrechen kann. Denn wie der Hund das typisch moralisch-altruistische Geschöpf nur geschwächte und ausgeprügelte Wolfsnatur darlebt, so scheint auch die Moral der Kulturmenschheit nur eine Art versetzte und veredelte Wollust zu bergen, so dass nach dem Gesetz des Pendels das höchste Ausmaß auf der einen Seite sogleich nach der anderen Seite hin umschlägt, wie denn moralische Fanatiker gleich Torquemada, Dante, Robespierre etwas Wölfisches haben und der wüste Amokläufer etwas vom christlichen Heiligen. Dieses Wolfstum bei Radio und Elektrizität, der Kannibalismus in feiner Wäsche und eleganter Kleidung, dürfte somit ein Merkmal sein für die Seele der abendländischen Wolfsmenschheit überhaupt. Im Kleinen noch einmal dasselbe wiederholend, was im Großen darlebten fünf Heldenkriegsjahre, in denen jegliches Werktum des Mordens und jeder Wohlstand seelischen Todes im Dienste des Wolfsherzens und der Wolfsmoral stand und die älteste Erkenntnis wieder die jüngste ward. Homo homini lupus in natura. Der Mensch ist dem Menschen von Natur der Wolf. Ich habe 1914 in einem Lazarett einen Menschen behandelt, dessen Ruhm und Glück es war, wiederholt an Wachposten der Feinde herangeschlichen zu sein und sie mit den Händen erwürgt zu haben. Dessen Brust aber schmückte das eiserne Kreuz. Die Frage, ob es sich in einem solchen Falle um Irrsinn handle oder ob der Mensch vor den Gesetzen verantwortlich sei, scheint mir müßig und sinnlos. Der Irrsinn liegt oft im Tun selbst. Dabei bleibt natürlich der wachbewusste Oberbau, abgeschnürt vom Triebvampirismus, völlig unversehrt. Es fehlen in solchen Fällen alle stabilisierenden Hemmungen. Das, was man bei Zurechnungsfähigkeit eben voraussetzen muss. An ihre Stelle traten wieder wie beim Tier die automatischen Triebreaktionen, alle jene Stereotypien, für welche die Sachverständigen kein Auge hatten. Man kann mir nun freilich einen naheliegenden Einwand machen. Hamann mordete ja nicht zwecklos, er war nicht reiner Triebverbrecher, so wenig wie Grahns reiner Intelligenzverbrecher ist, er hat in mehreren Fällen möglicherweise auch ohne Geschlechtsrausch aus Besitzgier, Rache, Angst vor Mitwisserschaft gemordet. Dazu aber muss Folgendes bemerkt sein. Eine auf der Grundlage teilweisen Schwachsinns jahrzehntelang eingeschliffene und gewohnheitsmäßig gewordene Triebneurose wird selbstverständlich zuletzt nicht eben wählerisch vorgehen. Hamann tötete schließlich so leicht, wie er sich die Stiefel putzte. Ja, das Töten in Heimlichkeit, wir werden sogleich sehen, dass diese Heimlichkeit wesenhaft zur Triebvorlust mitgehörte, vielleicht sogar schon das Hantieren mit Leichenteilen, man kennt ja bei Infantilen solche Fälle von Nekrophilie, wurden für Hamann allmählich von schauerlichem Reiz. Ich kann mich nicht enthalten, einige tiefschürfende Worte Nietzsches hier zu setzen. So spricht der rote Richter: Was mordet doch dieser Verbrecher? Er wollte rauben. Aber ich sage euch, seine Seele wollte Blut, nicht Raub. Er dürstete nach dem Glück des Messers. Seine arme Vernunft aber begriff diesen Wahnsinn nicht und überredete ihn. »Was liegt an Blut?« sprach sie. »Willst du nicht zum Mindesten einen Raub dabei machen, eine Rache nehmen?« Und er horchte auf seine arme Vernunft, wie Blei lag ihre Rede auf ihm. Da raubte er, als er mordete, er wollte sich nicht seines Wahnsinns schämen. Es hat sicherlich Stunden gegeben, wo sich der Wolf vor dem jungen Fuchs schämte, dass er mordete, ohne dabei auf die Kleider zu achten. Dem hannoverschen Gericht und seinen Sachverständigen schreibe ich aber auch die folgenden Worte Nietzsches ins Stammbuch. Was ist dieser Mensch? Ein Knäuel von Krankheiten, welche durch den Geist in die Welt hinausgreifen. Da wollen sie Beute machen. Aber dies will nicht in eure Ohren. Euren Guten schade es, sagt ihr mir. Aber was liegt mir an euren Guten? Vieles an euren Guten macht mir Ekel, und wahrlich nicht ihr Böses. Wollte ich doch, sie hätten einen Wahnsinn, an dem sie zugrunde gingen, gleich diesem bleichen Verbrecher. Wahrlich, ich wollte, ihr Wahnsinn hieße Wahrheit oder Treue oder Gerechtigkeit, aber sie haben ihre Tugend, um lange zu leben und in einem erbärmlichen Behagen. Ich bin ein Geländer am Strome. Fasse mich, wer mich fassen kann. Eure Krücke aber bin ich nicht. Ende von Abschnitt 35. Gelesen von Klaus Missfeld.